Abschnitt 9 aus Herrn Mahlhubers Reiseabenteuer von Friedrich Gerstecker. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die verhängnisvollen Schuhe. Zweiter Teil. Grinsende Gesichter der draußen Stehenden waren alles, was man ihr darauf antwortete. Brrr, riefen wohl einige, in boshaftem Spotte die Lokomotive mit einem durchgehenden Pferde vergleichend, und ein anderer stellte sich hin und ahmte mit den Armen das Arbeiten eines Telegrafen nach, der in gewaltiger Eile irgendeine wichtige Botschaft meldet. Aber Mitleiden durfte sie von den Leuten nicht erwarten, noch weniger ihre Schuhe. Und wenige Sekunden später hatte der Zug die Station weit und unerreichbar hinter sich. »Herr, Sie sind wert, dass man Sie hinter den Schuhen herwürfe«, wandte sich jetzt der Grimm der dicken Frau gegen den entsetzten Kommerzienrat, der sich im Anfange noch nicht einmal recht in das Unheil, das er angerichtet, hineindenken konnte. »Jetzt kann ich barfuß laufen.« »Aber ich denke, Sie tragen keine Überschuhe«, rief der entsetzte Mann, der sich, in der peinlichsten Lage von der Welt, nur noch an diesen letzten Hoffnungsanker klammerte. »Überschuhe? Wer redet von Überschuhen?« schrie die Frau, den jungen semmelblonden Mann fest in seine Ecke hineindrückend. »Dass der Böse ihre Überschuhe hole. Meine Schuhe haben sie hinausgeworfen.« »Ihre Schuhe?« fragte der Kommerzienrat in unbegrenztem Erstaunen, während die anderen Frauen untereinander lachten und kicherten. »Aber wie ist das möglich?« »Möglich?« wiederholte die gereizte Dame mit blitzenden Augen. »Möglich? Ich hatte sie abgezogen, weil sie mir zu heiß wurden. Ich leide an heißen Füßen. Jetzt sitze ich in Strümpfen.« »Aber ich bitte Sie um Gottes Willen.« »Gehen Sie zum Teufel mit Ihren Bitten«, schrie die gereizte Frau, und das Gesicht wurde ihr ordentlich braun in der furchtbaren Aufregung. »Nun sitze ich hier barfuß und kann mir den Tod holen, bis ich nach Bamberg komme.« »Aber ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.« »Behalten Sie Ihr Ehrenwort und geben Sie mir meine Schuhe«, schrie die Amazone. Das junge Mädchen an seiner Seite war, außer dem jungen blonden Mann, der noch gar nicht verstand, um was es sich hier eigentlich handelte, und ein etwas verdutztes Gesicht in das allgemeine Vergnügen hineinmachte, die einzige von den Zuschauern gewesen, die nicht gelacht hatte. Oder sie wollte es auch vielleicht verbergen, denn sie bog das Köpfchen, wie der Blonde in den Wagen stieg, tief nieder, als ob sie den Ausdruck ihres Gesichts, vielleicht das ganze Gesicht, verbergen wollte. Während des von weiblicher Seite leidenschaftlich genug geführten Gesprächs sagte sie auch kein Wort, und in der Tat ließ auch die Dame in dem papageigrünen Hute, in dem Bewusstsein ihrer schändlich missbrauchten hilflosen Lage, niemand anderes zu Worte kommen. »Aber liebste Madame«, sagte der Kommerzienrat in einem trostlosen Versuche, sie zu besänftigen. »Gehen Sie mir mit Ihrer Madame«, schrie die Frau. »Schaffen Sie mir meine Schuhe, Herr. Wer gibt Ihnen ein Recht, hier anderer Leute Schuhe zum Fenster hinauszuwerfen?« »Aber ich will sie Ihnen mit größtem Vergnügen bezahlen.« »Und was ziehe ich denn jetzt an? Soll ich etwa barfuß oder in Strümpfen in Bamberg zu einem Schuster laufen?« »Ich würde Ihnen gern ein paar von den meinigen.« »Haben Sie Schuhe bei sich?« »Schuhe? Nein, aber Stiefel.« »Glauben Sie, dass ich in Männerstiefeln in der Stadt herumlaufen soll?« rief die Schöne entrüstet. »Nein, ist schon jemandem eine solche Unverschämtheit vorgekommen?« »Aber was um des Himmels willen verlangen Sie, dass ich tun soll?« rief der Kommerzienrat in Verzweiflung. »Das Unglück ist einmal geschehen, und ich kann nicht mehr tun, als dass ich Ihnen selber überlasse, zu bestimmen, was ich tun soll.« Die dicke Dame hatte aber noch gar nicht die Absicht, den durch ihr erlittenes Unrecht gewonnenen Vorteil, das Wort allein zu haben, so bald wieder aufzugeben. Und erst als der Kommerzienrat in dumpfem, unheilvollen Schweigen und tief aufseufzend in seine Ecke zurücksank, zeigte sie sich bereit, überhaupt auf Unterhandlungen einzugehen, die dahin endeten, dass der unglückliche Mann vor allen Dingen 6 Gulden für ein paar neue Schuhe auszahlte, ferner nach der letzten Station versprechen musste, zurücktelegrafieren zu lassen, dass die verwechselten Schuhe mit dem nächsten Zuge in den Goldenen Ochsen nach Bamberg geschickt würden, und außerdem seinen Reisesack öffnete und der dicken Madame seine dunklen, tuchenden, ganz neuen Pantoffeln, die er kaum 2-mal an den Füßen gehabt und die auf Versuch vollkommen gut passten, anbot, in Bamberg wenigstens damit in einen Schuhladen gehen zu können, den Schaden zu ersetzen. So dreifach entschädigt, beruhigte sich die Dame wenigstens insoweit, das erlittene Unrecht in die Busen ihrer Nachbarinnen auszuschütten, und mit den schon benutzten Hausschuhen des Kommerzienrats, denen sie verleumderischerweise nachsagte, dass sie ihr zu weit wären, zu scharren. Der semmelblonde junge Mann hatte indessen bei genauerer Musterung des Coupé auch das junge Mädchen bemerkt und, von dem Anblick seiner übrigen Reisegefährten rasch befriedigt, seinen Blick länger und aufmerksam auf ihr ihm noch halb entzogenes Antlitz geheftet. Der Blick wurde aber, schon während des Tumults im Coupé, forschender, als er wirklich bekannte Züge zu entdecken glaubte, bis die junge Dame, die doch nicht immer in der niedergebückten Stellung bleiben konnte, den Kopf einmal in die Höhe hob und er nun sah, dass er sich nicht getäuscht hatte. »Wenn ich nicht irre, mein Fräulein«, redete er sie jetzt an, während seine Nachbarin zur Rechten noch immer gegen sein Vis-à-vis ein Kreuzfeuer hinüberdonnerte, »habe ich das Vergnügen, Fräulein Rethmeier vor mir zu sehen?« Das junge Mädchen wurde purpurrot im Gesicht und stammelte verlegen einige Worte. »Sie waren, glaub ich, im vorigen Monat«, die Frau schrie jetzt so dazwischen, dass er für eine Zeit lang den Versuch aufgeben musste, und erst später, als sie sich endlich beruhigt, begann er wieder. »Sie waren, glaub ich, im vorigen Monat in Schweidnitz bei meinen Eltern. Karl schrieb uns, dass er unendlich glücklich sei.« Das junge Mädchen verneigte sich wieder halb gegen ihn, und während sich der Kommerzienrat mit einem aus tiefster Brust geholten Seufzer nach beendigter Unterhaltung in seine Ecke zurücklehnte und das Reisen verwünschte, das ihm nun schon, seit er den Postwagen bestiegen, ihm, dem ruhigen, gesetzten Mann, fast nur eine Reihe von Abenteuern und Fairnissen in den Weg geworfen, fuhr der junge semmelblonde Mann in seiner süßen Weise fort. »Sie werden einen braven, wackern Mann in ihm finden, und er spielt vortrefflich die Violine. Gott sei Dank, er hat es nicht nötig, aber in den Abendstunden ist es doch eine sehr angenehme Erholung. Er wird sie auf den Händen tragen.« Die junge Dame wechselte indessen mehrmals die Farbe und schien in einer ziemlichen Verlegenheit, was aber der junge semmelblonde Mann gar nicht bemerkte, sondern in seiner faden, süßlichen Weise fortfuhr. »Aber wo wollen Sie denn eigentlich hin?« unterbrach er sich plötzlich, als ihm der Gedanke das Hirn kreuzte. »Wie mir Mama geschrieben hat, erwarten Sie doch Karl morgen oder übermorgen zu Hause. Und ich habe mich eigentlich nur hier in Hochstadt aufgesetzt, um mir in Bamberg, wo ich sehr bekannt bin und meinen alten Schneider habe, einen Anzug anmessen zu lassen. Es ist merkwürdig, wie stark ich in dem letzten Jahre geworden bin. Das gute Bier hier kräftigt den Körper ungemein.« Sein Blick fiel in diesem Moment auf den Kommerzienrat, und er sagte rasch, mit einer halben, fast erschrockenen Verbeugung, »Doch nicht Ihr Herr Onkel, wenn ich fragen darf. Sie hatten ihn ja wohl erwartet.« Ja, hauchte die junge Dame in wirklich tödlicher Verlegenheit, und der Kommerzienrat, der sich eben den Schweiß von der Stirn trocknete und, noch mit den Gedanken an seine Schuhe beschäftigt, gar nicht darauf gehört hatte, was seine beiden Nachbarn miteinander verhandelten, und dem also auch die letzten Worte gänzlich entgangen waren, erwiderte in aller Unschuld, halb verbindlich, halb verlegen, die tiefe, ehrfurchtsvolle Verbeugung des jungen Mannes, der ihm in einigen undeutlichen Worten, die auch größtenteils das Klappern der Wagen verschlang, versicherte, dass er sich unendlich glücklich schätze, seine werte Bekanntschaft zu machen und dass er hoffe, wie sie als künftige Verwandte recht gute und treue Nachbarschaft halten würden. Der Kommerzienrat Mahlhuber, der keine Idee davon hatte, was der junge fade Mensch von ihm wolle und noch viel weniger sich daraus machte, verbeugte sich noch einmal und lehnte sich dann wieder zufrieden, einem weiteren Gespräch mit ihm enthoben zu sein, in seine Ecke zurück. Die Dame in dem papageigrünen Hut, der daran lag zu wissen, wer der Unmensch sei, der ihre Schuhe zum Fenster hinausgeworfen, benutzte aber die erste Gelegenheit, wo der junge blonde Mann sich wieder gerade aufrichtete, ihn mit halb unterdrückter Stimme zu fragen, wer der Mensch da drüben sei und wie er heiße. Der junge Mann, dem daran lag, die Dame wissen zu lassen, mit wem er verwandt sei, vertraute ihr ebenso leise, dass er der Herr Regierungsrat Redmeier und jetzt gerade von Nordamerika zurückgekehrt sei, wohin er im Auftrage der Regierung eine Reise gemacht. Die dicke Dame erschrak. Ein Regierungsrat! Und was für Grobheiten hatte sie ihm angetan, wenn er das nun dem König widersagte? Und also das war der Onkel von der jungen Frau, nicht der Mann? Gott bewahre, die junge Dame heiratete in nächster Zeit seinen ältesten Bruder, den Referendar Fädchen, einen braven, wackern, jungen, hübschen Mann, der auch vortrefflich Violine spielte. Gott sei Dank, er hatte es nicht nötig, aber in den Abendstunden war es doch sehr angenehm. Er selber war Ökonom auf einem Gute in der Nähe von Hochstadt, hatte eine sehr gute Stelle, sein Prinzipal konnte gar nicht ohne ihn fertig werden. Er führte die ganze Wirtschaft, er spielte auch Klavier, aber nicht so gut wie sein Bruder die Violine. Der junge Fädchen hatte seinen Kopf so weit als möglich abgebogen, damit die Braut nicht etwa hören sollte, dass von ihrem Bräutigam gesprochen wurde. »Bester Herr«, flüsterte das junge Mädchen da rasch und heimlich dem ausruhenden Kommerzienrat zu, indem sie vorsichtig seinen Arm berührte. »Bitte tausendmal um Entschuldigung«, murmelte der Kommerzienrat, der wahrscheinlich glaubte, dass er sie angestoßen habe. »Bester Herr«, wiederholte das arme Mädchen in Todesangst, denn der günstige Moment konnte schon im nächsten Augenblick verflossen sein. »Wenn Sie Mitleid mit einem armen Mädchen haben wollen, so widersprechen Sie mir nicht und steigen Sie in Lichtenfels mit aus, sei es auch nur, sich in ein anderes Coupé zu setzen. Die Verzweiflung und Not treibt mich zu diesem Schritt, und Sie leisten einem unglücklichen Wesen einen großen Dienst.« »Hallo?« dachte der Kommerzienrat und sah überrascht seine Nachbarin an, deren Liebes, von der Erregung der eigentümlichen Situation rosig übergossenes Antlitz, so bittend und vertrauend, so ängstlich und kummervoll zu ihm aufgehoben war, während in den treuen, dunklen Augen ein ganzer Himmel lag. Er begriff auch gar nicht, da er kaum die Hälfte der Worte verstanden, was sie eigentlich von ihm wollte, hätte es aber auch nicht übers Herz bringen können, Nein zu ihr zu sagen, was es auch gewesen sein mochte. Lange Zeit zum Überlegen wurde ihm dabei gar nicht gelassen, denn Herr Fädchen, dem es nicht entgangen war, dass seine künftige Schwägerin etwas mit ihrem Onkel geflüstert und ihm wahrscheinlich mitgeteilt haben mochte, wer er selber sei, der alte Herr hatte ganz erstaunt dabei ausgesehen, glaubte jetzt für sich selber wieder den günstigen Zeitpunkt gekommen, ein Wort einfließen zu lassen. Sie haben doch hoffentlich eine gute Reise gehabt, verehrter Herr Regierungsrat, sagte er mit seiner süßen, auf alles gefassten Stimme, die jeder Biegung nur nicht des Widersprechens fähig war. Regierungsrat? Der Kommerzienrat wollte gegen einen solchen, ihm nicht zustehenden Titel protestieren. Aber der leise Druck, den er an seinem Arme fühlte, war ihm dasselbe, was dem Gefangenen das Bewusstsein der Kette ist. Er war nicht mehr frei, und in einer dunklen Ahnung von allen möglichen neuen Unbequemlichkeiten machte er wieder eine etwas ungeschickte Bewegung gegen den jungen Blondin. »Sie haben doch hoffentlich eine gute und glückliche Reise gehabt«, schrie dieser aber jetzt lauter als vorher, weil er glauben mochte, der alte Herr habe ihn nicht verstanden und auch ein dunkles Gefühl hatte, als ob ihm einmal jemand gesagt, er höre etwas schwer. »Gute Reise«, brummte der Kommerzienrat, dem die in den letzten 48 Stunden ertragenen Leiden von der Seele im Nu emporstiegen. »Glückliche Reise? Bis jetzt war es eine Marterpartie, und wenn ich Dorothee gefolgt hätte...« »In Bamberg werde ich mir das Vergnügen machen, Sie bei einem Onkel von mir einzuführen«, schrie der junge, hoffnungsvolle Mann wieder. »Er hat eine Materialienhandlung und ist ein vortrefflicher alter Herr, spielt auch ausgezeichnet die Flöte. Er wird uns heute Abend etwas vorspielen. Er tut das alle Abende, manchmal 2-3 Stunden lang. Es ist ein prächtiger alter Kauz. Sie gehen doch bis Bamberg.« Der Kommerzienrat, der nur eine unbestimmte Ahnung hatte, wo Bamberg lag, hätte schon einen Umweg gemacht, als er nur von der Flöte hörte. Denn erstens war ihm jedes Instrument unangenehm, die Maultrommel ausgenommen, und dann die Flöte noch besonders verhasst vor allen übrigen. Er fühlte aber auch, dass er hier mit dem jungen hübschen Mädchen und dem so laffig aussehenden jungen Burschen jedenfalls in eine Verwickelung käme, der er am besten vielleicht noch durch einen zeitigen Rückzug entgehen konnte. Abenteuer, hatte er es dem Doktor nicht vorhergesagt, da war eins brühwarm vom Feuer weg und fix und fertig gleich aufgetragen, um verzehrt zu werden. Das hatte ihm noch gefehlt, die Nacht keinen Schlaf und am hellen Tage Aufregungen und Verwickelungen. Nein, dagegen gab es ein probates Mittel. Er nahm an der nächsten Station leise und ohne jemandem ein Wort davon zu sagen, seinen Reisesack und sein Sitzkissen unter den Arm und empfahl sich. Dann konnte die übrige Gesellschaft ruhig nach Bamberg oder wo sie sonst hin wollte fahren, und nachdem er sich hier einen Tag ausgeruht, war er dann immer imstande, die Reise, und zwar in aller Gemütlichkeit und unbelästigt, fortzusetzen. Vor allen Dingen beschloss er dabei, sich fern von Damen zu halten, die ihn jetzt regelmäßig in die verschiedenartigsten Verlegenheiten gebracht. Und wenn es wahr ist, dass man durch Schaden klug wird, so wollte er sich die Sache gesagt sein lassen und davon profitieren. Um nun wenigstens nicht mehr angeredet und belästigt zu werden, lehnte er sich in seine Ecke zurück, schloss die Augen und tat, als ob er fest eingeschlafen wäre. Ende von Abschnitt 9. Gelesen von Klaus Missfeld.